Es ist 19 Uhr. Hellweg Radio. Die Nachrichten. Mit Thorsten Adolfs. Guten Abend. NRW denkt über schärfere Auflagen bei pro-palästinensischen Demos nach, nachdem in Essen offen ein Kalifat in Deutschland gefordert wurde. Landesinnenminister Reul sagte, möglicherweise könne vorgegeben werden, dass bei den Versammlungen Deutsch gesprochen werden müsse. Generelle Verbote von Demonstrationen seien dagegen rechtlich nur schwer durchsetzbar. Im Bundestag wurde am Vormittag an die Opfer der Pogromnacht vor 85 Jahren erinnert und es wurden Parallelen zu den antisemitischen Vorfällen von heute gezogen, zum Beispiel von Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir. Es ist verstörend, dass manche Linke angesichts des Terrors der Hamas daran scheitern, einfach Menschlichkeit zu zeigen, überhaupt anzuerkennen, dass es sich um Terrorismus handelt. Und wenn Antisemitismus von Muslimen ausgeht, dann heißt es ritualmäßig, das hat nichts mit dem Islam zu tun. Dabei zeigen Studien, dass Antisemitismus unter Muslimen leider alles andere als ein Randphänomen ist. Der Zentralrat der Muslime hat zu größeren Anstrengungen gegen Antisemitismus aufgerufen. Der Vorsitzende Masiek sagte dem RND, im Zusammenhang mit dem Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern müsse es mehr Angebote und mehr religiöse Aufklärung geben. Israel hat nach US-Angaben grundsätzlich einer täglichen vierstündigen Feuerpause im Gazastreifen zugestimmt. In dieser Zeit könne humanitäre Hilfe für Zivilisten ins Kampfgebiet geschickt werden, so das Militär. Einen Waffenstillstand mit den Hamas-Terroristen könne es aber nur geben, wenn die von den Islamisten festgehaltenen Geiseln freigelassen würden, heißt es von der Regierung in Tel Aviv. Die Fluchtroute vom umkämpften Norden in den Süden des Gazastreifens hätten heute 50.000 Menschen genutzt, teilte das Büro vom Ministerpräsident Netanyahu mit. Der erste Anlauf in den Tarifverhandlungen zwischen der Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL ist wie erwartet gescheitert. Die GDL wies das erste Angebot der Bahn zurück. Nächste Woche wollen die Tarifparteien weiterverhandeln. Felix Feldmann berichtet. Zu wenig, zu lange und am Ende des Tages nicht ausreichend, kommentiert GDL-Chef Weselski das Angebot der Bahn. Aber in der nächsten Woche soll es weitergehen mit den Gesprächen, mit denselben Forderungen wie heute. Der Knackpunkt: einer Arbeitszeitreduzierung auf 35 Stunden die Woche im Schichtdienst. Die Bahn hatte das schon im Voraus abgelehnt und das entschieden. Die Fronten scheinen verhärtet und die Gewerkschaft sei bereit, in den Arbeitskampf zu gehen, sollten die Gespräche scheitern. Verteidigungsminister Pistorius will dafür sorgen, dass die Bundeswehr das Rückgrat der Abschreckung in Europa wird. Die Partner in Europa, Nordamerika und der Welt erwarteten, dass sich Deutschland dieser Verantwortung stelle, sagte er in Berlin. Dort hat Pistorius gemeinsam mit Generalinspekteur Breuer neue verteidigungspolitische Richtlinien vorgestellt. Es gehe darum, die jahrzehntelang vernachlässigte Bundeswehr wieder auf ihren Kernauftrag der Landes- und Bündnisverteidigung auszurichten. VW hat weiter Probleme bei der Produktion seiner E-Autos. Nach dem Werk in Zwickau wird jetzt auch in Emden die Produktion gedrosselt. Es geht um die Montage der Elektromodelle ID.4 und ID.7. Nach Angaben einer Sprecherin fehlen durch Störungen in der Lieferkette Elektromotoren. Die Verbrennermodelle würden in Emden ganz normal weiter produziert, heißt es. Soweit die Meldungen mit Thorsten Adolfs. Das Wetter. Es ist windig im Land. Zum Abend immer mehr Wolken, die Regen zum Teil auch Gewitter bringen. 10 Grad, heute Nacht geht's runter bis auf 6 Grad. Morgen am Freitag sieht's auch nicht besser aus. Regenschauer und ganz wenig Sonne. Am Samstag kann's in höheren Lagen sogar Schneeschauer geben. Also ungemütliches Herbstwetter. NRW Verkehr. Hier stockt es noch um kurz nach 7 A1 Euskirchen-Köln zwischen Weiderswiss-West und der Erftstadt 3 Kilometer plus 35 Minuten. Dann die 1 Dortmund-Köln zwischen Burscheid und Kreuz-Leverkusen. 1 Kilometer dauert 5 Minuten länger. Die 3 Köln-Oberhausen zwischen Duisburg-Wedau und Oberhausen-Lierich, 2 Kilometer plus 6 Minuten. Auf der A4 Aachen-Köln zwischen Weißweiler und Langerwehe, 1 Kilometer plus 7 Minuten. 12 Minuten plus auf der A40 Duisburg-Essen zwischen Mülheim-Heißen und Essen-Holsterhausen, 4 Kilometer. Dann die A40 Dortmund-Essen zwischen Bochum-Harpen und Bochum-Zentrum, 1 Kilometer plus 5 Minuten. Und die A52 Essen-Düsseldorf zwischen Essen-Bergerhausen und Essen-Rüttenscheid, 1 Kilometer plus 7 Minuten. A61 Koblenz-Mönchengladbach zwischen Weilerswist und Erftstadt, 1 Kilometer, dauert hier aber 20 Minuten. Länger. Hellweg Radio am Abend. Macht euch einen schönen Donnerstagabend. Stefan Kaiser ist mein Name. Hallo. Hellweg Radio. So klingt zu Hause. I crawl through the desert on my hands and knees. Rehearsing my pretty please. Climb the highest mountain. If I were sorry, shout it from the top. Swim underwater until my lungs exploded. Walk into the fire. If I were sorry, I'd run 1,000 miles. Wouldn't stop until I dropped. Wouldn't take the break to breathe until I got close enough. Then I'd do it all again. If I really had the chance,

Offenbach featuring Norma Jean Martini. Overdrive. Wir spielen die Hits im besten Mix. Hellweg Radio. Hellweg Radio. I wanna feel the heat, I wanna own the night. I wanna feel the beat, I wanna dance tonight. I wanna lose myself, I wanna come alive. I wanna feel the love go into overdrive. Im Original Cambodia von Kim Wilde. Genau, die aktuelle Version von Offenbach, den Mega-DJs aus Frankreich und der Amerikanerin Norma Jean Martini. Guten Abend am Donnerstag. Hellweg Radio. Mein Name ist Stefan Kaiser. Das sind die Imagine Dragons. Hellweg Radio am Morgen mit André Justen und Michi Alt. Täglich ab 6. Was haben wir jetzt hier? Warte, mal Backpapier, Kaffeefilter, Kleber, eine Schere. Vielen Dank auch. Ja, super. Also immerhin liegt hier noch so ein Laternenstab. Ne? Jetzt müssen wir nur irgendwie was draus basteln. Ja, warum nicht? Ja. Wir basteln eine Last-Minute-Laterne für die Martinsumzüge. Die gibt es ja jetzt auch am Wochenende. Du gehst zu einem Umzug, ne? Am Montag? Ja, bei uns. Montag in Velva, ja. Na, guck mal, ich bin am Samstag schon in Overhagen. Deswegen, wir brauchen dringend eine Laterne. Morgen die Bastelsendung bei uns. Das wird schön. Oder auch nicht. Hellweg Radio am Morgen mit André Justen und Michi Alt. Auch morgen wieder ab 6. Macht gut, was euch gut tut. Jetzt bei Bauhaus. Der künstliche Weihnachtsbaum Canada Spruce. Als naturgetreue Nachbildung in sehr hochwertiger Verarbeitung. Die ideale nadelfreie Dekoration für die gesamte Advents- und Weihnachtszeit. 1,80 Meter hoch inklusive Metallständer. Auch online erhältlich für nur 119 Euro. Bauhaus. Wenn's gut werden muss. 100% Shopping-Spaß mit 20% Rabatt gibt's jetzt bei C&A. Noch bis 22. November bekommst du 20% Rabatt auf Pullover sowie viele weitere Oberteile. Nur bis 22.11. in deinem C&A-Store und auf c-a.com. Reduzierte Artikel sind ausgeschlossen. Megawoche bei Domino's. Jede Pizza in Größe Classic bei Abholung nur 4,99 Euro. Nur in teilnehmenden Stores. Jetzt schnell bestellen auf dominos.de. Beim Versicherungsmakler, was ich da erwarte? Ich bin selbstständig und bei mir in der Firma gibt es einiges zu versichern. Wichtig ist mir selbstverständlich dabei ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Tja, dann auf zu Lehmann in Rüthen. Und gut wäre natürlich, wenn er auch für meine Familie und mich privat passende Lösungen anbietet. Denn wenn das Vertrauensverhältnis stimmt, bin ich doch auch hier froh, alles aus einer Hand zu haben. Sag ich ja, auf zu Lehmann in Rüthen. Ehrlich, unabhängig, zuverlässig, seit über 50 Jahren. Bernd Lehmann, Versicherungs- und Finanzmakler GmbH. Telefon Rüthen 580. Energiewende in den eigenen vier Wänden? Mit Vattenfall haben Sie das Zeug dazu. Wir bieten Ihnen Energielösungen, die zu Ihnen passen und sind in NRW mit unseren HandwerkerInnen exklusiv für Sie vor Ort. Lassen Sie sich kostenlos beraten zu Ihrer individuellen Heizungssituation oder erhalten Sie exklusive Kostenvorteile auf Solarprodukte. Jetzt mehr erfahren unter vattenfall.de/energiewende. Mit Stellenangeboten im Radio erreichen Sie Ihre zukünftigen Mitarbeiter garantiert. Zum Beispiel die Wechselwilligen. Viele Arbeitnehmer sind mit ihrer Karrieresituation nicht mehr zufrieden, haben aber noch nicht aktiv nach einem neuen Job gesucht. Genau diese Menschen können Sie mit Radio erreichen, denn Radio hört jeder. Stellen Sie einfach in einem Radiospot das Jobangebot und Ihren Betrieb kurz vor und innerhalb kürzester Zeit werden Ihnen die Bewerbungen ins Haus flattern. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Unsere Kollegin Claudia Mohrenhoff vom Hellweg Radio Marketing hilft Ihnen gerne dabei, Ihr Stellenangebot ins Radio zu bringen. Einfach anrufen. Telefon Soest 377 88. Jetzt mit Vattenfall kostenlos beraten lassen. Auf Wärmepumpe setzen oder Ihre aktuelle Heizung optimieren? Unsere 150 kompetenten HandwerkerInnen in NRW beraten Sie gleich vor Ort. Vattenfall.de/Energiewende. Ein Gebrauchter? Von Tillmann. Denn da kann ich mich drauf verlassen. Auf die Auswahl, den Preis und die geprüfte Qualität. Autohaus Tillmann, Warstein Belecke. Hellweg Radio. So klingt zu Hause. See? across the season, the oceans are permanent, itinerant is what I've chosen. I find myself in a big city prison, arisen from the vision of mankind, designed to keep me discreetly, neatly in the corner. You find me with the flora and the fauna and the hardship. Back a yard is where my heart is, still I find it hard to depart this big city life. Big city life, me try to forget my pressure, eyes up no matter how hard me try. Big city life, in my heart have no base, and right now Babylon upon me case. Big city life, try to forget my pressure, eyes up no matter how hard me try. Big city life, my heart have no base, and right now Babylon upon me case. Big city life, me try to forget my pressure, eyes up no matter how hard me try. Big city life, in my heart have no base, and right now es ist 7:30. Hellweg Radio. Die Nachrichten. Mit Hanna Reinke. Schönen guten Abend. Bei den Kämpfen im nördlichen Gazastreifen soll es jeden Tag 4-stündige humanitäre Pausen geben. Diesem Vorschlag habe Israel zugestimmt, teilte das Weiße Haus mit. Die Pausen würden 3 Stunden im Voraus angekündigt werden. Autos, Busse und andere Fahrzeuge sollen in Zukunft weniger umwelt- und gesundheitsschädliche Stoffe wie Feinstaub verursachen. Das Europaparlament hat sich auf eine Position zur Schadstoffnorm Euro 7 geeinigt. Damit ist der Weg für finale Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten frei. Und jetzt die Nachrichten für den Kreis Soest. Der Kreis Soest ist trauriger Spitzenreiter in NRW. Gemessen an der gleichaltrigen Bevölkerung kommen hier die meisten Jugendlichen mit einer Alkoholvergiftung ins Krankenhaus. Immerhin, die Zahlen sind nicht mehr so hoch wie vor Corona, sie steigen allerdings gerade wieder. Allein im vergangenen Jahr wurden knapp 90 Kinder und Jugendliche wegen einer Alkoholvergiftung in den Krankenhäusern im Kreis Soest behandelt. Einige von ihnen waren noch nicht einmal 15 Jahre alt. Der Kreis Soest ist seit Jahren führend in dieser Statistik. Die Soester Allerheiligenkirmes hat heute zum Pferdemarkt wieder zigtausende Besucher angelockt. Um ein sicheres und friedliches Fest zu gewährleisten, haben sich Polizei und Rettungskräfte auch in diesem Jahr wieder ganz besonders auf die Großveranstaltung vorbereitet. Im Soester Rettungszentrum wurde das Personal in der Leitstelle verstärkt und auch die Mitarbeitenden der Kreispolizeibehörde sind an den Kirmestagen rund um die Uhr im Dienst. Das sagt Polizeisprecherin Diana Kettelhake. Wir sind wie jedes Jahr sehr gut vorbereitet. Wir haben natürlich die aktuellen Entwicklungen auch in unsere Einsatzvorbereitung mit einbezogen und werden mit starken Kräften vor Ort sein. Die Polizei rät auch in den nächsten Tagen dazu, nur die nötigsten Dinge mit auf die Kirmes zu nehmen, Wertsachen nicht offen sichtbar zu tragen und wenn möglich mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Das nasskalte Wetter kann aktuell zur Gefahr für Pferde werden. Offenbar macht gerade eine Erkrankung die Runde, die besonders bei herbstlicher Witterung auftritt. Das sagt das Kreisveterinäramt. In Rüthen sollen in den vergangenen Tagen bereits mehrere Tiere auf einer Weide verendet sein. Ausgelöst wird die Krankheit, wenn Pferde Samen verschiedener Ahornarten fressen. Das ist vor allem auf feuchten Weiden, in Waldnähe oder auf mit Laub bedeckten Wiesen bei Temperaturen unter 5 Grad Celsius sehr riskant, heißt es. Deswegen rät das Veterinäramt jetzt dazu, Tiere bei solcher Witterung nicht mehr draußen stehen zu lassen. Und das waren die Nachrichten mit Hanna Reinke. Das Hellweg-Radio-Wetter, ja, wir haben immer noch einen ziemlich bewölkten Abend bei uns im Kreis Soest. Immer wieder ziehen auch leider einzelne Schauer durch. Das Ganze mit Temperaturen um die 9 Grad in Soest und Warstein. Auch morgen geht es wieder durchwachsen weiter. Es kann immer wieder Regen geben, das Ganze bei ungefähr 10 bis 11 Grad. Hier ist noch der schnellste Verkehrsservice zwischen Lippe und Möhne. Aktuell werden uns keine Staus oder Störungen gemeldet. Wenn ihr irgendwas gesehen habt, Staus und Blitzer, dann meldet die einfach kostenlos unter der 0800 377 8080 oder schreibt uns per WhatsApp. Ich wünsche euch einen schönen Abend und gute Fahrt. Hellweg Radio am Abend.

Gesang von R.E.M. Everybody Hurts. Nichts, aber auch gar nichts gegen euren Gesang oder den eurer Kinder, wenn sie singen Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Hellweg Radio. Sieht's auch. Ich war ja dieses Jahr auch schon mit Laterne unterwegs, hab Rabimmel, Rabammel, Rabum gesungen. Im Moment sind ja alle in NRW auf Martinszügen unterwegs. Und wie muss das sein, wenn man mal höchstpersönlich den Martin spielen und da oben auf dem Pferd sitzen darf? Unser Reporter Simon Lanzerath hatte dieses Jahr mal die große Ehre und er hatte Spaß. Sehr viel Spaß. In einem blau-roten Gewand mit einem großen roten Mantel stehe ich hier und natürlich einem frisch polierten goldenen Helm. So, St. Martin kann losgehen. Waren wir das da mit den Pferdeäpfeln? Ja, ne? Da kann ja nichts mehr schief gehen. So, und mein Job ist es heute vor allen Dingen lächeln und winken. Hallo? Also es machen auf jeden Fall viele Menschen Fotos von einem, wenn man so St. Martin ist. Hallo? Oh, jetzt kommen wir hier an die schön angestrahlte Kirche. Glockengeläut. Das ist echt ein schönes Bild. Jetzt kommen die Kinder da aus der Kirche raus. Hallo? Jetzt kommt das Grande Finale mit dem großen Martinsfeuer. Jede Menge Kinder, die da stehen. Hallo? Ja, liebe Kinder, weil ich habe die ganzen bunten Laternen von euch gesehen. Es war ein so tolles Bild. Ich war sehr, sehr gerne heute Abend euer Gast hier. Puh, was zieht man für ein Fazit nach so einem Abend? Also es war Wahnsinn. Wer einen Abend mal so richtig prominent sein will, nur so zum Ausprobieren, der sollte mal den St. Martin machen. Und vor allen Dingen, wie dankbar die Kinder am Ende waren, wenn man ihnen nur zugewunken und Hallo gesagt hat. Also wer die Möglichkeit hat, macht's auf jeden Fall mal. Hellweg Radio. Drinks in from Spain, get hot like the nights in LA, cause I'm missing the way that you taste, yeah, I can't wait, I can't wait, I can't wait, I've been waiting, spent the week dreaming the same thing as you, because I know what you like, and baby you were saying what's on my mind, I go spacing, when you tell me to be patient, yeah you, you got me checking that time, but tonight it's real, we're almost there. Tells me you're the one I should run, and the feeling goes on. Ist richtig viel Musik drin. Hellweg Radio. Heimspiel. Musik von hier. Der Musikpodcast mit Annick Manoukian. In der neuesten Folge zu Gast Joy Denalani. Ist es ja so ein bisschen unlauter, seine eigenen Sachen mit in so eine Sendung zu nehmen. Quatsch! Der neueste Gossip, musikalische Geheimtipps und ganz viel Spaß. Heimspiel. Alle Folgen überall, wo es Podcasts gibt und auf unserer Homepage. hellwegradio.de. Even though we both know we're liars and we start each other's fires, we just know that we'll be alright. Even though we kicked out the party, cause we both hate everybody, we're the ones they wanna be like. So close for comfort. I had to cut my bitch off, she being stubborn. I make it known I fuck with you, not undercover. And when I jump in, I'm burning rubber. Iced out body, didn't go to college. Price tag popping, then you on the private. Don't say sorry, everyone's watching. When you're where I am, everything's timing. And I